ARD. Es war schon seit Ewigkeiten keiner mehr hier. Sie haben mich vergessen. Und sowas nennt sich Brüder. Nein, sie haben dich nicht vergessen, Gideon. Doch, haben sie wohl. Nein, sie dürfen es gar nicht. Der Bischof hat ihnen befohlen, gut auf dich acht zu geben. Na und? Erst sperren sie mich ein, dann betäuben sie mich immer wieder mit Bilsenkraut und jetzt lassen sie mich wohl auch noch verhungern. Soll ich etwa Stroh fressen, ihr wie ein Rindvieh? Siehst du, Gideon, was haben wir dir gesagt? Hoffentlich bringen sie frisches Brot und Suppe und ein Stück Fleisch und vielleicht sogar... Hä? Wer bist du denn? Besuch aus Salzburg. Aus Salzburg? Kennst du meinen Onkel Gernot? Wir sind uns mal begegnet, ja. Warum hast du ihn nicht mitgebracht? Tja, weißt du, dein Onkel Gernot, er musste schon woanders hin. Ja, nach Herrenchiemsee. Nein, in die verdammte Hölle. Was? Damit macht man keine Späße. Du bist garstig. Das letzte Mal, als ich deinen Onkel sah, oder sollte ich besser Vater sagen? Das verraten. Da lag er im Dreck auf dem Boden vor dem Büßerturm in Salzburg. 10 Klafter tief gefallen, der Schädel auseinandergeplatzt wie ein Kürbis. Du lügst, du meineidiger Zungenklaffer. Scher dich weg. Du bist hier nicht willkommen. Lass mich los. Halt's Maul. Bevor Gernot aus dem Turm gefallen ist, gab es einen Prozess. Geleitet vom Erzbischof Konrad von Rauris höchst selbst. Da hat dein Onkelvater all seine Schandtaten zugegeben. Und deine auch, Gideon. Was? Meine? Welche Schandtaten? Na, all die Weiber, die du tot gemacht hast. Das? Nein. Das war Gottes Wille. Die waren alle Heidenschelmenen, ja, und Pfennigjungfrauen. Und das sieht der Erzbischof aber anders, Gideon. Und deshalb hat er mich hergeschickt, um dich zu richten. Mich? Aber ich habe ihm einen Dienst erwiesen. Ich bin wie der Erzengel Michael mit dem Schwert. Und seine Exzellenz hat es mir überlassen, wie ich dich zum Teufel schicke. Nein! Also, ich könnte dich häuten. Nein, bitte. Wie würde dir das gefallen? Bitte. Oder dich in siedendem Wasser schön weich kochen. Nein. Oder dir eine Ratte in einer Metallschale auf den Bauch binden und zusehen, wie sie sich den Weg in die Freiheit durch deinen Leib frisst. Hör auf. Es ist nur so, Gideon. Lebendig bist du nützlicher als tot. Reuel, Kapitel 10. Ich will euch heimsuchen mit Schrecken. Thaddäus. Severin, du bist wohlauf. Weil du mir beigestanden hast. Ich konnte nicht zulassen, dass sie dir Leid antun. Bartholomäus wird dir den Schlag mit dem Holzscheit nicht vergeben, Thaddäus. Bartholomäus bereitet mir keine Sorgen. Aber Marten und seine Schau, Männer. Mit wenn was man vom Teufel spricht. Von Wetter unser Herrgott mich begrüßt. Oh, und einen ganzen Chor von Vögeln und Bienen hat er herbestellt, nur um mich zu besingen. Du wirst sie gleich noch viel besser hören können, Gideon. Was hast du mit dem Jungen vor? Marten von Dänemark. Du wirst ihm doch nichts zuleide tun. Wieso sollte ich? Wir sind Freunde, Vater Abt. Halt den Schnabel, Gideon. Aber es ist doch die Wahrheit, Vater Abt. Er hat mir das Leben geschenkt. Und jetzt schenkt er mir auch die Freiheit. Schluss jetzt mit dem törichten Geschwätz. Er sagt die Wahrheit, Väterchen. Gideon darf Maria Zürn verlassen. Seht ihr? Das kann nicht dein Ernst sein, Marten. Weißt du, was der Junge im Zörnertal schon alles angerichtet hat? Ja, mit deinem Segen, Egidius. Und jetzt mit meinem. Öffnet das Tor, aber nur einen Spalt breit, damit er sich durchquetschen kann. Oh, ja. zum Herrgott beten? Bist du des Wahnsinns, Martin? Du lässt einen vom Erzbischof verurteilten Frauenmörder ziehen? Denk doch mal nach, Leibdiener. Es ist so oder so von Vorteil. Tötet Gideon noch mehr Heidinnen, haben meine Männer weniger Arbeit. Töten die Heidinnen unter das Gräuel ihn, muss ich's nicht tun. Und was, wenn Gideon das Tal über den Nordhang verlässt und anderswo weitermordet? Oh, Severin, du bist gar nicht so schlau, wie alle immer sagen. Gideon will nicht fliehen, er will Heidinnen pfählen, denn er ist süchtig danach, wie der Säufer nach dem Gebrannten. Christus, erhöre mich. Birg mich in deinen Frieden. Schütze mich vor dem Feinde. Rufe mich in der Stunde meines Todes, auf dass ich leben kann in deinem Reich ewig. Was kriecht wie Gewürm, krabbelt wie Wanzen, schiebt sich voran, als ob es keine Beine hätte. Wo bist du, Frau? Ich kann dich nicht sehen. Ich bin überall, Matthias. In jedem Stein, in jedem Baum, in jedem Staubkorn. In der Luft, die du atmest, dem Wasser, das du trinkst. Ich stecke in den Wunden, die deinen Leib überdecken. Wo kommst du auf einmal her? Aus der Vergangenheit. Aus Hunderten von Sommern und Wintern. Ich verstehe nicht. Ich auch nicht, kleiner Mönch. Was suchst du hier? Hast du dich nicht oben am Berg zum Sterben hingelegt? Ich brauche Hilfe, oder? Und die suchst du nicht bei deinem Gott, hm? Mein Gott, er hat mich hierher geführt. Zu einer Heiden. Mir scheint, dein Gott hat einen Sinn für Späße. Bitte, hab Erbarmen, gute Frau. Mal sehen. Knochen, Blätter, Kräuter, tote Fledermäuse. Aber Erbarmen? Weiß nicht. Könnte sein, dass ich meinen Vorrat davon aufgebraucht habe. Mein Rücken brennt wie Feuer. Er wird wohl brandig werden, bei all dem Schmutz, den du dir in die Wunden gerieben hast. Was peitschst du dich auch aus? Bitte? Hast du nichts, was mir hilft? Doch, das habe ich. Warte. Hier. Ein Stück Holz? Was soll ich damit? Steck dir's ins Maul und beiß fest drauf. Ich soll... Wozu? Bevor der Schmerz besser wird, muss er noch schlimmer werden. Und jetzt still, Matthias. Ich muss es finden. Wo hab ich's? Ah, hier. Was ist das, gute Frau? Ein Fläschchen selbstgebrannter, versetzt mit Kräutern. Der wirkt von außen. Und von innen. Und jetzt ist Holz ins Maul. Wird's bald? Bereit? Nein. Gut. Bartholomäus! Hey, Bartholomäus, warte! Schleich dich, Thaddäus. Du kannst mir gestohlen bleiben. Es tut mir leid, Bartholomäus, bitte. Nun bleib doch mal stehen. Martin von Dänemark hätte Severin getötet, wenn ich dich nicht niedergeschlagen hätte. Ich sage, du sollst mir vom Leib bleiben. Lass mich nur schnell deinen Kopf ansehen, bitte. Da, wo ich dich mit dem Holzscheit getroffen habe. Du glaubst, ich würde dir so mir nichts, dir nicht verzeihen, hä? Weil du mein Bruder bist. Und weil du ein Christ bist. Ein Christ, ja. Und zwar einer, der es mit dem Alten Testament hält. Auge um Auge, Zahn um Zahn. Ist ja auch so heiß, Winter. Man meint, wir würden direkt hinab in die Hölle steigen. Wir steigen bergauf, Johannes. Aufwärts, abwärts. Im Kreis gehen wir. Und dazu der ganze Felsenstaub von tausenden von Jahren. Meine Kehle ist schon ganz trocken. Kannst du mal aufhören zu jammern, Johannes? Ich muss nur kurz etwas trinken. Ah, da tropft es aus der Wand. Willst du auch? Nein, ich will nur endlich nach draußen. Verdammt, mit dem paar Tropfen steht kein Spatz sein Durst. Warte, vielleicht kann ich mit dem Gräuelknochen den... Sp- bald hier im Feld ein wenig. Johannes, was machst du? Der Knochen wird nie im Leben den Fels weiterspalten. Vielleicht kann ich den Riss hier nur ein wenig weiter aufbrechen, damit mehr Wasser rausfließt. Johannes, vergiss es. Der Gräuelknochen ist die reinste Wunderwaffe. Schau hier, Swinter, siehst du? Ein Stück habe ich herausgebrochen. Da kommt schon ein wenig mehr. Guck doch. So. Jetzt hier noch einmal. Johannes! Oh! Oh! Ist jetzt genug Wasser, Johannes? Wie hätte ich denn wissen sollen, dass sich hinter der Wand ein ganzer See verbirgt? Ich dachte... Der Junge vom Meer macht sich am Fels zu schaffen und heraus kommt eine Flut. Der Jux ging auf unsere Kosten. Bist du heil geblieben, Swinter? Fast ersoffen. Aber sonst ist noch alles dran. Wo ist dein Gräuelknochen mit dem Moos? Ich glaube... Oh, warte. Ah, da hinten. Da leuchtet. Ich hole ihn. Alle Götter. Johannes! Was? Johannes! Komm her, das musst du dir ansehen. Nimm das Holzstück aus dem Mund, Matthias, und trink das hier. Da, nimm. Das reicht. Es schmerzt nicht mehr. Wie hast du das gemacht? Das Tal nimmt Leben, schenkt Leben und bewahrt Leben, Matthias. Deine Wunden sind mit Kräuterharz verschlossen. Die Zeit wird zeigen, ob es hilft. Hab Dank, gute Frau. Und nun, ich muss mich ein wenig ausruhen. Da draußen ist ein ganzer Wald, in dem du schlafen kannst. Aber... Du hast mich um Erbarmen gebeten. Es reicht bis genau hier. Verschwinde jetzt, Matthias. Verschwinde. Oh, ah! Oh. Hey, was ist da los? Vermaledeite Treppe. Na, wen haben wir denn da? Der ehrwürdige Vater Abt kauert auf der Treppe wie ein Taugenicht. Ich habe mir den Fuß vertreten. Ein wenig Mitgefühl stünde dir als Christenmensch ganz gut zu Gesicht, Marten von Dänemark. Schleichst du auch hier rum wie der Fuchs vom Hühnerstall? Ich schleiche nicht. Ich bin auf dem Weg zu den... zu den Tauben. In meiner Abtei. Das ist mein gutes Recht. Und wozu? Wozu? Ja, was denkst du denn? Um eine Taube loszuschicken natürlich nach Salzburg. Mit einer Nachricht am Bein. Mit einer Nachricht, der ich bei seiner Exzellenz, dem Erzbischof Konrad von Rauris, untertänigst um Beistand beim Kampf gegen das Gräuel ersuche. Krieger, Dämonenjäger, Teufelsaustreiber, was auch immer helfen mag, möge er uns schicken. Einen Dreck wirst du, Väterchen. Was erlaubst du dir, so mit mir zu reden? Horich! Hier! Horich, schick zwei Männer hoch in den Turm. Sie sollen den Tauben die Hälse umdrehen. Martin, das kannst du nicht tun. Nehmt die Vögelchen aus und bratet sie überm Feuer. Wird gemacht, Martin. Das sind mühsam ausgebildete Brieftauben. Weißt du, was sie für einen Wert haben, du Narr? Und, Horich! Ja? Unser Abt hier bekommt die fetteste von allen vorgesetzt. Als Zeichen unseres tiefen Respekts zu seinen Verdiensten für das Kloster Maria Zirn. Begreifst du jetzt, Gideon? Wir hatten mit allem recht. Wir haben dir versprochen, einen Weg aus dem Verlies zu finden. Und nun? Na, sieh dich an. Du gehst als freier Mann durch den Wald. Brauchst du noch mehr Beweise für den Zuspruch unseres Herrgotts, für deine Taten? Warum hat es dann so lange gedauert? Ich hätte mir schon viel früher mehr von den Dirnen holen können. Die Wege des Herrn sind unergründlich, Gideon. Ja, er bestimmt, wann es an der Zeit ist, in Demut zu warten und wann das Schwert zu fühlen. Ich werde sie alle kriegen. Jedes einzelne verhurte Weibsstück der Heidenbrut. Jedes noch so. Was dir ein, dich herzuwagen, du menschgewordene Reude? Was ist das? Was? Hast du nicht genug Unheil angerichtet? Hey! Wo bist du? Direkt hinter dir. Du warst der Schlüssel zur Kammer voller Niedertracht und Leid. Du hast es geweckt, die alte Gier entfacht. Los, pack sie dir, Gideon. Los, sie ist ganz nah. Ganz nah. Was? Ganz du, nah. Du kannst sie hören? Ich höre alles. Christus des Satans. Hey, wo bist du hin? Komm gefälligst her. Komm zurück, du verwunschenes Kotzenweib. Komm her! Ganz nah ist nur dein letztes Heim, Gideon. Die Larven warten schon auf dich. Die Ameisen und Käfer, die Fliegen, das Gewürm. Sie heißen dich willkommen in ihrem dunklen Reich. Ich sag's dir, Svinter. Diese Grotte hier ist größer als jede Kathedrale, von der ich jemals gehört habe. Lass mich mit deinem Christengefasel in Frieden. Es hat uns schon genug Leid beschert. Es war doch nur ein Vergleich. Spar dir deinen Atem, Johannes. Sonst bekommst du wieder Durst. Und wozu das führt, haben wir ja gesehen. Immerhin haben wir durch mein Loch in der Felswand die Grotte hier entdeckt und gehen endlich nicht mehr im Kreis. War mein Durst also doch zu etwas gut. Das blinde Huhn findet ein Korn und kräht's in die Welt hinaus, als wär's ein Hahn. Komm jetzt, da drüben führt dein Pfad nach oben. Ein Busch voll mit Beeren. Danke, Herr. Wann immer du zweifelst, hat der Vater abgesagt, denke an Hiob aus dem Lande Uz. Weil es in Zeiten, in denen Gott und der Satan dich prüfen, schwer ist, ein guter Christenmensch zu bleiben. Und jetzt zieh mich an, Herr. Bin ich nicht wie Hiob? Ohne Heim, ohne Kleider, ohne Mahlzeit streune ich wie ein Hund durch Stahl und... Aber bevor ich meinen Glauben verliere, verliere ich lieber mein Leben. Ich verscharre mich selbst in diesem Blätterhaufen, Herr. Und entweder verende ich oder du schickst mir ein Zeichen. Wozu taugst du überhaupt, du Narr? Bekommst nicht mal eine gotteslästerliche Trulle zu fassen. Die war verwunschen. Ein Waldgeist, nein, eine Hagerzusse, eine Bacularia. Ausflüchte, Gideon. Du trägst die Macht des Herrn in dir. Du bist nur zu dumm, sie zu benutzen. Hör gefälligst auf, mich zu schelten. Du hast doch gesehen, wie sie verschwunden ist. Von jetzt auf gleich, von hier nach... Still! Da vorne ist jemand. Eine Metzger? Ja. Ist das Weib von eben? Sieh genau hin. Nein, das Haar ist anders. Die holen wir uns. Na los, Gideon. Aber stell dich nicht wieder so tölpelhaft an, hörst du, Gideon? Oh, hörst du? Mach es richtig. Das ist, weil ihr in einem Fort plappert. Lasst mich in Frieden. Ich habe bewiesen, dass ich's kann. Ich muss sie nur ganz fest packen, auf den Boden werfen und dann mit dem hölzernen Kreuz... Hey, Junge, worauf wartest du? Sie hat mich bemerkt. Ja. Nicht so schüchtern, komm her zu mir. Aber sie ist ahnungslos, Gideon. So schüchtern, na komm. Sie lädt dich ein, ihr das ungläubige Leben aus dem Leib zu stechen. Na, was ist? Heute ist dein Glückstag, Gideon. Ach, tu nicht so, als wäre ich eine Fremde. Wir kennen uns doch schon. Was? Erinnerst du dich denn nicht an mich? Das kann nicht sein. Die Schmiedstochter. Die sie Ortrud nennen. Du warst mir doch schon ganz nah, Mönch. Schon, aber ich hab dich getötet. Ich habe dich... Na, siehst du? ...doch getötet. Jetzt fällt's dir wieder ein. Liegt dein verkohlter Leib denn nicht im See bei den Fischen? Wie kannst du leben? Mit mir sprechen, hä? Oh, ich kann noch so viel mehr, Gideon. So viel, von dem du nicht mal ahnst, dass es möglich ist. Ah! Heilige Mutter Gottes! Lauf, Gideon! Was Was bist du? Der Anfang und das Ende. Nein, das kann nicht sein. Das ist nur der Allmächtige. In diesem Tal bin ich Gott. Du holst mich jetzt, nicht wahr? Wird es sehr wehtun? Nein. Dann bist du... Du bist ein barmherziger Teufel. Ich will dich nicht töten. Nicht töten? Ich will dich begreifen, nein? Gideon. Begreifen? Hä? Wie willst du mich begreifen? Du hast den größten Schmerz ins Tal gebracht und doch spüre ich keinen Funken Niedertracht in dir. Keinen Funken. Weil es Gott gefällig war, die Heidendirnen zu pfählen. Weil es ein gutes Werk war. Halt dein Schandmaul! Sonst schlitze ich dir die Kehle auf. Bitte, bitte, nein! Ohne Niedertracht in dir nährst du mich nicht. Aber ich töte dich, wenn du dein närrisches Gewäsch nicht bleiben lässt. Ich tue alles. Alles. Ich tue alles, was du willst. Oh, das wirst du. Denn ich habe Verwendung für dich. Wulfhild, bist du sicher, dass du das tun willst? Wir haben den Wald und die Hänge abgesucht bis hoch zum Schlund. Ida kann nur im Kloster sein. Du wirst vor dem Tor stehen wie das Reh auf der Lichtung. Was, wenn der mit der Armbrust... Er hat's bei der Klamm versucht und nicht geschafft. Außerdem habe ich das Pferd. Wilhelma, versteck du dich hier am Waldrand... Und falls doch was schiefgehen sollte, läufst du zurück ins Dorf. Na schön. Wie du willst. Aber pass auf dich auf. Wir sehen uns wieder, Wilhelma. Heya! Martin, da kommt ein Reiter. Warte, Ulrich, komm rauf. Der Dämonenjäger? Nein. Sieht aus wie das verdammte Weib vom Berserker. Ach, man hätte es ahnen können. Kommt ruhig näher. Dann schicke ich dich mit meiner Armbrust zum Teufel, wie deinen Mann. Das hast du schon mal versucht. Hat dich einen Bolzen und drei Männer gekostet. Aber schieß ruhig, wenn dir der Sinn danach steht, dich lächerlich zu machen. Dummes Weibsgewäsch kann ich mir auch in Salzburg anhören. Sag schon, was du willst. Ich suche ein Mädchen aus meinem Dorf. Ida, die Tochter des Ziegenbauern. Ist sie bei euch? Nein, aber du kannst uns ruhig eine herschicken. Zu fressen haben wir genug. Nur zu ficken fehlt uns. Wär's, wenn du zu mir herauskommst, dann fick ich dich mit meinem Schwert, bis du schreist. Schnauze! Das Tor bleibt zu. Sagt mir denn, dass Ida nicht der Dämon in Weibsgestalt ist, hä? Ida kann nur bei euch sein. Verpiss dich, du Aas! Du hast meine Antwort gehört, sie ist nicht hier. Nein, das stimmt nicht. Ich habe gesehen, wie der Vater Abt das Mädchen ins Kloster gezerrt hat. Sie ist hier! Bartholomäus, hör auf, Unsinn in die Welt zu setzen. Ab zu deinen Schriften! Das ist bemerkenswert, oder? Wir haben hier zwei Gottesmänner, die sich widersprechen. Und ich bin, wie ihr alle wisst, an nichts anderem interessiert als an der Wahrheit. Also, ich gebe euch beiden die Möglichkeit zu widerrufen, was ihr gesagt habt. Aber wenn ihr dabei bleibt, lasse ich das ganze Kloster auf den Kopf stellen. Dann werden wir ja sehen, welche Geschichte stimmt. Und den von euch beiden, der falsch Zeugnis wider seinen Nächsten geredet hat, den knüpfe ich als Mahnung... Für die anderen höchstpersönlich am Glockenseil auf. Und wie steht's, Bibliothekar? Ich hab gesehen, was ich gesehen hab. Peterchen, was ist mit dir? Was? Ich kann dich nicht verstehen. Es stimmt, das Mädchen ist hier. Na, dann hol das Vögelchen doch mal her, damit wir entscheiden, was wir mit ihm machen. Verdammter Leib. Schmerz in einem fort. Oh, Helrun, wann hat das endlich ein Ende mit den Krämpfen? Hier, Veit, trink das. Was Besseres kann ich dir jetzt nicht bieten, bis ich an das Wurmkraut komme. Och, Weib. Ja, du kannst froh sein, dass wir jetzt wissen, wo die Pein herkommt, hä? Huh? Nach dem jungen Mönch? Den du hast entkommen lassen, zusammen mit Zwinter. Dein Leberegel sagt, du sollst das Maul halten, Mann. Es zieht. Herun, Veit, was sagt ihr? Ich könnte euch eines meiner Abenteuer erzählen. Zur Zerstreuung. Ach, verschone mich, Jakob. Ich möchte nicht, dass mir danach auch noch die Ohren bluten und der Schädel hämmert. Das Geschwätz eines Dämonenjägers ist allemal spannender als das Gejammer eines Ziegenbauern. Nun dann, diese Geschichte wird euch schmecken. Passt auf. Olvard, in meinem Haus kannst du deine Erzählung für dich behalten. Es ist nicht dein Haus allein, Veit. Bei all dem Ziegengemecker rund um euren Hof hier ist mir nämlich eines meiner allerersten Abenteuer in den Sinn gekommen. Oh ja. Wohlan, ich zog damals durch ein waldiges Gebirge, ein paar Tagesreisen nördlich von hier, das man Spechteshardt nennt. Oder auch Spessart. Dort traf ich einen Ziegenhirten, der ähnlich unglücklich dreinblickte wie du, werter Veit. Aber nicht etwa, weil ihn seine Innereien zwickten, sondern wegen eines wilden Ziegenbocks, der anders war als alle, die ich vorher gesehen hatte. Von einem Zauberbann belegt, vom Teufel besessen, wer weiß das schon. Jedenfalls war der Bock von enormer Größe. Und mit einem ebenso mächtigen Appetit gesegnet. Und das ist noch freundlich ausgedrückt. Der Bock fraß für 3 ganze Ziegenherden. Und als ob es mit dem Satan zuginge, war er immer einen halben Tag früher dran als der Hirte mit seiner ganzen Ziegenschar. Der Bock kaute, was auf dem Boden spross, graste ganze Wiesen leer, sodass nichts mehr für die anderen Tiere blieb. Und warum hat er dem Vieh dann nicht einfach den Gar ausgemacht? Hätte er nur zu gern. Aber das Biest war nicht nur unersättlich, sondern auch schlauer als so mancher Mensch. Kein Jäger hat es mit ihm aufnehmen können. Der traurige Bauer sah seine Zicklein dem Hungertode geweiht und dann kam ich des Wegs daher, als seine letzte Hoffnung. Was ist denn los, du stinkender Hund? So, Martin, da haben wir sie, das Heidenbalg. Na, zeig mal her, Rory. Hier. Nimm deine Hände weg. Ah, ganz frisch, das Aas. Was meint ihr, Männer? Wollt ihr euren Spaß mit der? Ja! Ich bring jeden um, der mir zu nahe kommt. Habt ihr mich gehört? Hier ist ein räudiges Frettchen. Passt auf, dass ihr euch nicht die Säcke abbeißt. Also, Salzburger, du hattest deinen Spaß. Jetzt lass uns verhandeln. Kleine hier, bedeutet dir was? Ne? Jetzt, wo dein Alter beim Teufel ist, brauchst du wen anders, der dir dein goldenes Pförtchen leckt? Hör auf zu schwätzen und sag, was du für sie haben willst. Ganz einfach. Ruft euren Heidendämon zurück. Das kann ich nicht. Das Gräuel tut, was es will. Na dann, werde ich das kleine Rosenboslein unter meinen Männern durchreichen, bevor ich ihm die Kehle aufschlitze. Ich mach die Fesseln los und ich kratze dir die Augen aus. Aber vorher schneid dich ihm die Zunge raus, damit es nicht in einem Fort schnattert. Ich habe einen besseren Vorschlag. Du tauschst sie ein gegen den Dämonenjäger Jakob Olvard, den wir gefangen haben. Aber ihr kriegt ihn nur, wenn ihr Ida kein Haar krümmt. Ich weiß nicht, ob dein Vorschlag was taugt, Weib. Ob meine Männer mit dem Dämonenjäger so viel Spaß haben können wie mit dem Kötzchen hier? Martin, denk drüber nach. Ich habe von Jakob Olvard gehört. Stimmt auch nur die Hälfte von dem, was man sich über ihn erzählt, ist er ein Meister seiner Zunft. Was bringt's uns, die Kleine zu besteigen, wenn wir nicht lebend aus dem Tal kommen? Wenn einer weiß, wie man dem Dämon beikommt, dann der Dämonenjäger. Nun, da ist was dran, Rorik, da ist was dran. Ja. Also gut, abgemacht. Das kleine Frettchen hier im Tausch gegen den Dämonenjäger. Aber beeil dich. Ich weiß nicht, wie lange ich meine Männer noch zurückhalten kann. Ich leg noch Olvards Pferd hier drauf. Aber dafür will ich ein Fläschchen Wurmkraut-Tinktur von eurem Heilermönch für unseren Ziegenbauern. Scheiß auf den Gaul. Wenn du die Wurmkraut-Tinktur wirklich willst, dann bring mir den Kopf vom Berserker. Ich hob auf einer saftigen Weide, auf die der Bauer seine Herde am nächsten Tag schicken wollte, ein tiefes Loch aus. Ich deckte die Grube mit einem Geflecht aus Ästen und gemähtem Gras ab. Suchte die herrlichsten Wiesenkräuter und Blumen der Umgebung zusammen und warf sie auf den geflochtenen Deckel der Falle. Ich war mir sicher, das gierige Vieh würde dem Festmahl nicht widerstehen können und dann mitsamt dem Astwerk in die Tiefe stürzen. Aber da hatte ich den Bock unterschätzt. Ich schwöre euch, er kam, besah sich mein Werk, lachte sein freches Meckern, hob ein Hinterbein wie ein Hunderüde und pisste einen satten Strahl auf meine mühsam gesammelten Kräuter. Dann fraß er genüsslich den Rest der Weide ab. Veit, pass auf, wie es ausgeht. Damit du es mir nachher erzählen kannst. Ich muss zum Brunnen Wasser holen. Ein anderer Plan musste her. Ich dachte mir, wer so viel frisst, der muss auch schlafen. Also folgte ich dem Höllenbock, um ihn im Schlaf zu überwältigen. Doch das schlaue Biest sprang auf eine Felswand und immer höher, bis es eine große Mulde im Gestein gefunden hatte, wo es sich zur Ruhe betten konnte. Hinterherzusteigen war unmöglich. Ich hätte mir den Hals gebrochen. Warum hast du den Bock nicht mit Pfeil und Bogen erlegt? Weil vor der Mulde Felszacken aufragten wie Burgzinnen. Da war kein Durchkommen, egal mit welchem Geschoss. Ich machte mich missmutig auf den Abstieg und zermarterte mir den Kopf, wie ich das garstige Vieh zur Strecke bringen konnte. Aber ich war hungrig und müde. Essen und Schlafen, das war das Einzige, an das ich denken konnte. Und genau so kam ich drauf. Na, auf die Lösung. Ja, ja. Ich stieg auf mein Pferd, versprach dem Ziegenhirten, in ein paar Tagen wieder da zu sein und ritt durchs Land. Zurück kam ich mit einem Karren voller krautigem Gewächs. Und du weißt bestimmt auch schon welches. Schafgaul? Bilsenkraut. Ich pflanzte ein ganzes Feld voll damit. Und tatsächlich, der gierige Bock kam angetrabt, roch am Gewächs, das ihm offenbar unbekannt zu sein schien, und begann mit großer Lust darauf zu kauen. Schnell waren ganze Bilsenbüschel in seinem Maul verschwunden und es dauerte nicht lang. Da entfaltete das Kraut seine betäubende Wirkung. Ein gähnendes Meckern, dann fiel er um der Bock und raste den letzten Schlaf seines garstigen Lebens. Ich überließ dem Ziegenhirten den Gnadenstoß und dann brieten wir uns den Ziegerich am Spieß überm Feuer. Und was soll ich dir sagen? Das verfluchte Biest schmeckte verflucht lecker. Na, wie gefällt dir mein Abenteuer, Veit? Ziegenbauer? Na, sieh einer an. Die Ziegenbock-Geschichte wirkt fürwahr noch besser als schwarzes Besenkraut. Das muss ich mir merken. Ruhig, Junge, ganz ruhig. Was ist Wohlfeld? Was hat er? Gaul will nicht weiter. Der Gaul weiß, wo er dich hinbringen soll, Weib. Arnulf. Wohlfeld, du hast gesagt, Arnulf liegt tot auf der Klamm. Ja. Ja, das tut er auch. Wie wär's mit einer Umarmung, Wohlfeld? Eine Umarmung. Das ist das Gräuel, Wilhelmer. Nimm die Zügel, reit ins Tal und warnt die anderen. Aber... Wenn's nötig ist, halt dich fest, Wilhelmer. Und du, Bucephalus, lauf! Leg das Schwert weg, Wohlfeld. Ich will keinen Kampf. Ich will nur wissen, ob du taugst. Es pfeift mir an der Arschritze vorbei, was du willst. Schau an. Mut, Kraft und einen eigenen Willen. Mir scheint, ich habe gefunden, was ich gesucht habe. Schneller als gedacht. Hör auf zu schwätzen und stell dich mir, damit wir es ausfechten können. Du verstehst es nicht, oder? Es muss kein Blut mehr fließen. Wohlfeld, dein Blut. Du und ich, wir können glücklich miteinander leben. So, als wäre dein Mann nie gestorben. Bist du von Sinn? Was soll der Unfug? Wenn wir erst Familie sind, Wohlfeld. Familie. Dann beschütze ich dich und dein Dorf. Und du wirst Weib und Mutter sein. Das ist es also. Du brauchst wen, der deine Brut zur Welt bringt. Hab ich recht? Nicht nur wen. Ich brauche dich, Wohlfeld. Du bist das stärkste Menschenweib im Tal. Das sagt jeder Blick und jedes Wort von dir. Ich will lieber sterben, als Bestien wie deinesgleichen zu gebären. Du wirst deine Meinung ändern, Weib. Denn nur so kannst du deine Leute retten. Deine Leute retten? Das willst du doch, Schulzin von Quill. Das ist der Unterschied zwischen deinem falschen Maskenspiel und meinem echten Ehemann. Arnulf hat nie versucht, mich mit Drohungen gefügig zu machen. Im Gegenteil. Bevor er mich gefragt hat, ob ich sein Weib werde, hat er mir 3 Wünsche erfüllt. Na, wenn's weiter nichts ist, Wohlfeld, sprich sie aus, deine Wünsche. Und sie sind geschehen. Gut. Als erstes holst du unseren toten Schmied aus deiner Höhle und legst den Leichnam an der Dorfgrenze ab. Zweitens. Tötest du Marten von Dänemark und seine Männer. Und der dritte Wunsch? Den erfährst du, wenn die anderen erfüllt sind. Lauf, Junge! Lauf! Bucephalus! Da galoppiert das Pferd dahin. Und die hübsche Reiterin. Habt ihr gesehen, wie das Heidenweib vom Pferd geflogen ist? Als wäre es ein feister Schmetterling. Du dummer Narr, was, wenn sie sich den Hals gebrochen hat? Du weißt doch, was das Gräuel mit dir machen wird, wenn sie tot ist. Schwätzen, plappern und maulen, das könnt ihr. Aber ein Rat, wie ich's besser mache, den habt ihr nicht. Jetzt sieh schon nach, ob sie noch lebt, du törichter Junge. Jetzt sieh schon nach, ob sie noch lebt. Ich mach ja schon. Und? Hä? Psch, psch, psch. Ich brauche jetzt Ruhe. Da! Atmet! Und ihr scheltet mich für nichts und wieder nichts. Ja. Na dann, worauf wartest du, Gideon? Wir haben nicht ewig Zeit. Bucephalus? Hey, Bucephalus, du bist es wirklich. Ja, ganz ruhig, Mann. Ruhig, so ist gut. Wo hast du Wilhelma gelassen? Ach, findet man die eine wieder, verschwindet die andere. Das ganze verdammte Tal ist verflucht. Also gut. Dann geht es mit uns weiter. Na komm, Bucephalus. Lauf! So weit oben hausen. Kann es nicht im See schwimmen, wie ein Fisch? Dann hätte ich diese Heidenkotze nur den Hang hinunterrollen müssen, statt hier hinaufzuschleppen. Sei gefälligst dankbar, dass du noch lebst und dass du deiner heiligen Aufgabe nachkommen kannst, Gideon. Meine heilige Aufgabe ist es, die Ketzerinnen mit dem Kreuz zu pfählen und nicht sie zu irgendeinem Dämon in die Höhle zu schleppen, damit er zwischen ihnen wählen kann, wie der trojanische Prinz Paris. Oh. Gideon. Was tust du da? Heb sie gefälligst wieder auf. Ja, nur einen Augenblick. Verschnaufen. Und vielleicht, ja, vielleicht darf ich sie ein wenig ritzen. Gideon? Da, wo der Dämon es gar nicht sehen kann. Ja, das habe ich mir verdient. Wo ich sie doch schon so lang geschleppt habe. Da, hier, hier mit. Da, unter der Achsel. Ja, nur ein klein wenig. Das ist der Götzendackel, Matthias. Ach, ihr das Messer, Gideon, und schlitz ihn auf. Mach sie nicht an. Wo ist es? Wo ist das Messer hin? Du musst es finden. Oder Matthias. Nein, er hat es. Matthias, nimm es ihm weg. Du wirst nie wieder einer Seele was zu leide tun, Gideon. Nimm es ihm weg. Ja, dich, Gideon. Nie wieder. Los. Gideon! Nie wieder! Ho, Bucephalus, ho! Jakob Olwart! Komm raus aus dem Hof des Ziegenbauern! Hey, Wolfheld! Wolf, was ist mit dem Dämonenjäger? Ist er nicht mehr bei Veit? Wo steckt er? Olwart, hörst du schlecht? Wo hast du mein Weib gelassen, Schulzin? Ich hatte gehofft, du kannst mir das sagen, Müller. Wilhelm ist noch nicht hier? Jakob Olwart, schwing deinen Dämonenjäger hintern vor die Tür! Was soll denn das heißen, gehofft? Wilhelm und ich, wir mussten uns trennen. Bist du verrückt, Wolfheld? Da draußen läuft das Gräuel herum. Ich suche nach ihr, Müller. Aber zuerst muss ich mit dem Dämonenjäger zum Kloster. Sie halten Ida dort oben gefangen. Alle Götter, was höre ich da? Ida im Kloster? Geht es ihr gut? Deiner Tochter ist nichts geschehen, Helrun. Wir tauschen sie gegen Olwart aus. Jakob! Du brauchst nicht so zu schreien, Schulze. Mein Arm ist verletzt, nicht meine Ohren. Na los, steig aufs Pferd, Dämonenjäger. Und halt dich fest. Die Christenbrüder haben Sehnsucht nach dir. Herr, was habe ich getan? Meine Hände sind voller Blut, wie konnte ich das? Das fünfte Gebot. War Gideon dein Zeichen für mich, Herr? Sollte ich dein Werkzeug sein für das hier? Was? Bleib mir vom Leib! Oh, alle Götter! Was? Wer ist das? Er wollte dich töten, aber ich konnte es nicht zulassen. Das konnte ich nicht zulassen und da habe ich... Was, du? Ich musste es tun. Du? Du hast das getan? Er durfte doch nicht mehr morden. Das musste aufhören. Das musste ein Ende haben. Du hast mich gerettet? Hey. Oh Mensch, ich... Ich meine... Danke. Nein, weiß doch nicht. Ich habe doch geholfen, die tote Schmiedstochter zu verstecken. Gideons Taten zu verschleiern. Hier. Was soll das? Was soll ich mit dem Messer? Mich aufschlitzen. Was? Nichts anderes habe ich verdient. Was soll das? Damit ist doch nichts gewonnen, Mönch. Ich kann Besseres tun als das. Und was? Dir verzeihen. Und wenn ich's kann... Kannst du es auch? Sieht aus, als hättest du ein gutes Herz. Als hättest du Qualen gelitten. Du hast den Mörder meiner Tochter umgebracht. Es ist genug. Du bist barmherziger als jeder Christ. Ich will nur nicht so sein wie das Gräuel. Ja. Aber ich... Ich muss Gideon begraben. Wie mein Glaube es verlangt. Ja, das kannst du. Aber nicht jetzt. Zuerst müssen wir aus Ästen eine Bahre bauen und ihn ins Dorf bringen. Mein Mann muss seine Leiche sehen. Und Gerlind auch. Jesus, Maria und Josef. Wo sind wir denn nun hier schon wieder angekommen? Ich heiße Swinter. Und so wie es aussieht, ist es die nächste große Höhle im Inneren des Berges. Wie weit geht's hier wohl in die Tiefe? Das sind mehr als 50 Klafter. Ja, dann sieh zu, dass du nicht von der Brücke fällst, Johannes. Gibt's keinen anderen Weg hinüber als diese uralte, schmale Felsenbrücke hier? Doch, du könntest zu deinem Gott beten, damit er uns einen seiner beflügelten Egel schickt und uns herüberträgt. Engel, nicht Egel. Klugscheißerei bringt uns jedenfalls nicht auf die andere Seite. Diese Brücke hier schon. Die sieht zu brüchig aus, Winter. Keine Sorge, Johannes. Ich gehe als Erste. Immer noch besser, als hier unten umherzuirren, bis wir alt und grau sind. Also, wir sehen uns auf der anderen Seite. Gib Acht, Winter! Halt den Schnabel, Johannes! Nimm's nicht ab! Ha, geschafft! Siehst du, Johannes? Ist ganz einfach! Ich weiß nicht. Jetzt sei nicht so ein Feigling und komm! Ich sag ja, ich hätte an der Küste bleiben sollen. Einfach einen Fuß vor den anderen setzen. Ja, genau so. Boah, mir wird schwindelig hier oben, Swinter. Nicht nach unten sehen. Schau mich an, Johannes. Hier rüber. Gut so. Du bist gleich schon bei der Hälfte. Was? Swinter, was war das? Ich weiß nicht. Aber du musst weitergehen. Hörst du? Komm. Swinter? Swinter, die Brücke bebt. Unter meinen Füßen! Setz dich in Bewegung, Johannes! Du mach schon! Ich kann nicht! Lauf, Johannes, jetzt! Johannes! Hilfe! Swinter! Hier! Warte! Johannes, halt dich fest! Das reicht nicht! Ich muss mich hinlegen! Ich kann nicht mehr lange! Geduld! Gleich! So, gib mir deine Hand, Johannes, komm schon! Das geht nicht, Swinter! Das reicht nicht! Kommst du noch weiter runter? Warte, ich hab eine Idee! Nein, Swinter! Lass mich nicht allein, bitte! Herr im Himmel, ich will hier nicht sterben! So, jetzt hier! Johannes, pack den Gräuelknochen und halt dich gut fest! Ich zieh dich hoch! Das schaffst du doch niemals! Wenn du mitmachst, kann's klappen! Also jetzt mach schon, du Hornochse! Gut. Johannes, mit der anderen Hand den Vorsprung! Da! Los! Ja. Ja, gut! Und nun den anderen, mach schon! Hab ich! Ein kleines Stück, Johannes! Komm! Ja! Svinter. Svinter, ich... Ohne dich, Svinter. Ohne dich wäre ich tot. Kannst froh sein, dass du nichts gefrühstückt hast. Eine Unze mehr Fett auf deinen Rippen und ich hätte dich fallen lassen. Hey, Salzburger! Hier ist er, der Dämonenjäger. Mach das Tor auf und lasst Ida gehen! Peterchen ab, komm vor an den Rand der Mauer. Ja. Brauch dich hier. Ich bin nicht so schnell. Mein Fuß schmerzt zu sehr. Nun mach schon. Ich will wissen, ob das Heidenweib die Wahrheit sagt. Ist der Kerl dort unten der Dämonenjäger? Ja, Martin. Das ist Jakob Olward. Gut. Das Tor auf, Rorich. Ida. Aber nicht zu weit. Wird gemacht, Martin. Ida. Hier, was? Das ist ein Fläschchen Wurmkrautextrakt. Die Frau des Berserkers hat danach gefragt. Oh, danke. Weg da, Severin. Lass sie. Ich hab versprochen, dass dem Frettchen kein Mann zu nahe kommt. Und du, Berserkerdirne, wenn du versuchst, mich reinzulegen, dann erschieße ich deine kleine Kotzenleckerin mit meiner Armbrust wie deinen Mann. Niemand stirbt hier heute. Los, Jakob, marsch. Hat mich gefreut, euer Gast gewesen zu sein. Mädchen? Dämonenjäger? Halt! Keinen Schritt weiter. Was? Wer sagt mir, dass er der echte Jakob Olward ist? Ja, wer soll ich denn sonst sein? Das Gräuel zum Beispiel. Du machst mit den Heiden gemeinsame Sache und verwandelst dich in den Dämonenjäger, um so in unsere Mauern zu kommen. Das ist doch Unsinn! Ich bin Jakob Olward! Hörst du's? Bei Jesus Christus, unserem Erlöser. Ja, auch das, wenn's sein muss. Dann heb die Hand und sag es. Meinetwegen. Ich schwöre bei Jesus Christus, der Mutter Maria und dem Heiligen Geist, ich bin der Dämonenjäger, den man Land auf Land ab als Jakob und... Meine Hand! Du sagst die Wahrheit, Dämonenjäger. Ida, schnell! Ja! Steig auf, Ida! Halt dich fest, Ida! Siehst du das Licht, Johannes? Da oben. Ja, und ich kann auch den Luftzug spüren und das Rauschen hören. Da geht's raus. Das muss der Wasserfall am Zinnerjoch sein. Wir haben es geschafft, Johannes. Wir haben es geschafft. Komm zu mir. Svinter, jetzt mit dir in den Armen gefällt's mir hier unten plötzlich ganz gut. Das muss ja nicht hier unten sein, Johannes. Du kannst mich auch in den Arm halten, wenn wir übers Zinnertal blicken. Du willst mich auch halten, wenn wir hier raus sind? Ist das... Ich meine, heißt das also, Svinter, das heißt, du verzeihst mir. Es kann wieder gut werden zwischen uns. Ist das so, ja? Johannes, was ist das jetzt? Die Felsen, wieso bewegen die sich? Felsen, die bewegen sich wie wir? Nur dreifach in der Größe. Das sieht nicht gut aus. Sie greifen uns an. Komm, weg hier. Lauf, Svinter, lauf! Johannes! Lauf, hab ich gesagt. Ich werde sie aufhalten. Na los, mach schon, Svinter! Lauf! Zurück mit euch! Weiche Satan! Da! Johannes! Nein! Da! Ah, Svinter, lauf! Lauf! Johannes! Johannes! Ah! Ah! Was? Nein! Ich bin noch einer von euch! Wo seid ihr? Hä? Was wollt ihr? Hier! Was hältst du von dem Knochen hier, hä? Mein Mann, lass mich in deine Arme. Wilhelma. Geht's dir gut? Könnte schlimmer sein. Und was? Was ist das hier? Ein nackter Christenbursche und ein Toter, den ihr ins Dorf schleift? Der eine da wollte mich töten. Und der andere hat mir das Leben gerettet. Du, Mensch? Mit Gottes Hilfe, ja. Er braucht etwas anzuziehen. Und ein Dach überm Kopf. Ja, dann soll er zurück zu seinen Brüdern. Da bin ich nicht mehr willkommen. Hier auch nicht, Mensch. Dolph, hast du nicht gehört, was ich gesagt habe? Ich verdanke ihm mein Leben. Und er hat den Mörder unserer Tochter zur Strecke gebracht. Ja, aber ohne ihn und sein Christenpack würde Thorit noch leben. Und deshalb setzt er keinen Fuß in meine Mühle. Es ist auch meine Mühle, Dolph. Es ist gut, Müllerin. Schon gut. Ich finde schon einen Platz, aber um zwei Dinge bitte ich euch. Ein Spaten und einen Ort, an dem ich Bruder Gideon vergraben kann. Los, Väterchen Abt, hereingehumpelt in die Bibliothek. Wollen wir doch mal sehen, ob deine Brüder fleißig waren. Und wenn nicht, schießt du ihnen dann auch in die Hand? Olvard flickt dein Infirmarius zusammen. Danach steht der Dämon Jakob mir Rede und Antwort. Aber jetzt will ich wissen, was ihr Bande über das Gräuel herausgefunden habt. Hier. Hier ist alles, was wir auf die Schnelle zusammentragen konnten. Ja, dann raus mit der Sprache, selber lese ich nicht. Selbstverständlich. Also die schlechte Nachricht ist, ein Mittel gegen das Gräuel ist uns noch nicht untergekommen. Müsst ihr eben schneller suchen. Aber es gibt einen Eintrag in Abt Eglesius' Buch über die Sagen und Legenden Zirns und der umliegenden Täler. Darin ist von weiteren Kreaturen unterm Berg die Rede. Er nennt sie Steindämonen. Sie verschmelzen mit dem Fels, können aber nicht aus den Höhlen des Tals heraus und schon gar nicht ans Sonnenlicht, weil es sie verbrennt wie Feuer. Noch mehr Dämonen. Was soll an der Nachricht gut sein? Nicht deren Existenz. Aber im gleichen Abschnitt des Buches schreibt der ehrwürdige Eglesius von einer Vielzahl unterirdischer Höhlen und Gänge, die alle miteinander verbunden sind. Und einer soll von Maria Zirn aus direkt bis an den Rand der Zirner Berge führen. Wo ist dieser Gang? Das stand dort leider nicht. Väterchen Abt? Hm? Wo ist der Gang? Ich höre zum ersten Mal davon. Findet den Gang. Vielleicht ist er genau der Ausweg, den wir brauchen. Ida! Mutter! Bucephalus. Den Göttern sei Dank, du bist heil zurück. Bedank dich bei unserer Schulzin, Mutter. Sie hat den Salzburgern die Stirn geboten. Ja. Und sie hat dafür gesorgt, dass wir hier diese Wurmkraut-Tinktur aus dem Kloster bekommen haben. Oh, bring sie deinem Vater ins Haus. Er wird sich freuen, dich zu sehen, Ida. Also, los! Ja, Mutter. Danke, Wohlfeld. Jederzeit wieder, Ida. Also, Bucephalus. Wohlfeld! Helrun? Danke, dass du mir meine Tochter wiedergebracht hast. Das werde ich dir nie vergessen. Nie. Wir haben genug Töchter, Quilch, verloren. Von denen, die übrig sind, brauchen wir jede einzelne für das, was kommt. Johannes! Johannes! Die Götter, bitte. Lass ihn am Leben sein. Was noch? Was soll ich denn mit einem kaputten Fuß bis hinunter ins Tal? Wollt ihr, dass ich hier oben sterbe? Dann hättet ihr mich auch von den Steinungeheuern holen lassen können. Oder wollt ihr mich prüfen? Sehen, ob ich aufgebe? Wenn es das ist, dann habt ihr euch geschnitten. Was als Fackel taugt und als Keule gegen dieses Steinwesen, das taugt auch als Krückstock. Nur das Moos muss runter. Alle Götter, was geschieht hier? Oh nein, das Moos, was macht es? Es ist lebendig geworden. Moos, warum schlägst du dich um meinen Knöchel? Das kitzelt! Moos, was tust du? Was tust du mit mir? Herr im Himmel, gib mir die Kraft, dieses Grab auszuheben. Für Bruder Gideon, der Schreckliches getan hat und durch meine Hand starb, wie Abel einst durch Kain. Nimm ihn zu dir, Herr, und zeig deine große Barmherzigkeit und vergib ihm seine Schuld. Ist er da? Die Schmieden, Jesus, Maria und Josef, ich hab dich nicht kommen hören. Hat der da meine Ortrud getötet? Deine Tochter, die des Müllers und wohl noch andere zuvor im Salzburger Land. Er sieht nicht aus wie das Ungeheuer, das er war. Er war krank, besessen vom Bösen. Er hat Leid über euch gebracht, über eure Familien, das Dorf, das Tal. Und ich habe dabei zugesehen. Wenn du hier fertig bist, Mönch, dann wasch dich im See und komm zu mir in die Schmiede. Du brauchst ein Dach überm Kopf, frische Kleider und eine Mahlzeit in deinen Bauch. Warum tust du das? Du hast den Mörder meiner Tochter gerichtet, Mönch. Von heute an steht dir mein Haus offen. Für immer. Oh, Ida, ich weiß ja nicht. Nachtwache halten in der Nacht ohne Mondschein. Ich sehe meine eigene Hand vor Augen kaum. Nun, weißt du noch, Bruder Herz? Als wir uns als Kinder in die Bettstatt unserer Eltern geschlichen haben in Nächten wie dieser. Und am nächsten Morgen lag Vater bei seinen Ziegen im Stall, weil ihm der Platz in der eigenen Bettstatt zu knapp wurde. Weißt du was, Ida? Hm? Schön, dass du wieder da bist, Schwester Herz. Ohne Wohlfühl säße ich noch immer da oben bei diesem Mönchspack. Hm. Hattest du Angst da oben im Kloster? Angst? Weiß nicht. Wut hatte ich. Jede Menge Wut. Die Mönche? Ob die Angst hatten? Nein. Haben sie dich angerührt? Ich hätte ihnen mit bloßen Händen die Schwänze abgerissen, wenn sie es versucht hätten. Das ist meine Schwester. Also nehmt euch in Acht vor ihr, hört ihr? Brun. Was? Was ist das da? Oh, was denn? Im Wald. Das Leuchten da, schau mal. Glühwürmchen vielleicht. Viel zu groß für Glühwürmchen. Es kommt näher auf die Brücke zu. Ein Irrwisch? Vielleicht. Ja, Ida, los! Ein Pfeil! Einen Schritt zur Seite, Brun. Schieß! So. Ich hab's im Visier. Hey da! Leuchtwesen! Mein Bogen ist gespannt! Einen Schritt weiter und mein Pfeil wird dich treffen! Es ist umgefallen. Hast du es getroffen? Den Pfeil nicht mal losgelassen, Dummkopf. Komm. Na los, jetzt komm! Ja. Ida! Alle Götter, Brun, das ist Winter! Nein, warte, warte! Sei vorsichtig! Was, wenn es das Gräuel ist? Das werden wir gleich sehen. Was hast du vor, Ida? Beiß die Zähne zusammen, wenn du Winter bist. Ida! Und gib mir deinen Arm. Nimm das Messer weg. Ist nur ein kleiner Schnitt. Was machst du da? Was soll... Au! Hey, was tust du, Ida? Sie blutet. Bist du... Sie ist nicht das Gräuel. Natürlich bin ich nicht das Gräuel. Psst! Halt still, Winter. Entschuldige. Au! Ich verbinde deine Wunde. Winter, was machst du hier? Und warum bist du allein? Wo ist der Mönch? Lass mich, ihr Ungeheuer! Was wollt ihr von mir? Au! Was ist mich los? Hab ich nichts getan? Hannes! Svinta, komm nicht näher! Die Dämonen sind hier! Au! Hannes! Svinta, hörst du? Lauf weg! Lauf! Ich laufe nicht weg. Und ich bin auch nicht Svinta. Was? Ich bin nicht Svinta. Wer bist du dann? Ich kann dich kaum sehen, du... Nein, jetzt... Ortrud? Ah! Die Schmiedstochter? Du erkennst mich wieder. Ja, schon. Aber Ortrud, du bist tot. Steindämon, lasst ihn los und verschwindet, ihr drei. Bewacht die Gänge. Was ist das hier für eine Teufelei? Wie kannst du lebendig sein? Oh, das war ich schon immer. Lebendig. Schon immer. Heilige Mutter, deine Gnade beschütze mich vor dieser Ausgeburt der Hölle, der Leibhaftigkeit des Bösen und der Niedertracht. Niedertracht was? Das sagt der Richtige. Du strömst sie aus, die Niedertracht, wie der Kadaver die Fäulnis. Bitte. Willst du leben, Johannes? Ja. Willst du mit deiner kleinen Zwinta zusammen sein? Ja. Dann wende dich von deinem Gott ab. Aber das... Leg den falschen Glauben ab, Mönch, und unterwirf dich meiner Allmacht. Das ist der einzige Weg, meine Gnade zu erlangen. Also, wie steht es, Johannes? Ja, ich schwöre meinem Gott ab. Und? Und bekenne mich zu deiner Allmacht. Nenn meinen Namen. Ich bekenne mich zu deiner Allmacht. Nenn meinen Namen. Reuel. Ach, Johannes. Du bist ein erbärmliches Exemplar deiner Art. Aber... So schwach. Aber ich hab getan, was du verlangst. So wankelmütig. Du würdest dich im nächsten Moment gegen mich stellen, wenn dir jemand einen Ausweg bieten würde. Bitte, Ortrud, bitte Reul, ich tue alles. Meine Diener aus Stein, die dich gefangen haben, die würden eher sterben, als mich zu verraten. Eher sterben. Würdest du das auch? Ja, natürlich, Reul. Ja? Ich schwör's. Bitte, ich würde für dich sterben, ja. Na gut, dann beweis es. Hier! Und jetzt! Nein! Das war Greuel, Folge 10. Habt ihr uns schon einen Kommentar geschickt? Wir freuen uns über Feedback. Was denkt ihr über Wulfils Pakt mit dem Greuel? Ihr könnt uns auch mit der E-Mail-Adresse erreichen, die in der Beschreibung steht. Wir antworten garantiert. Weiter geht's mit Folge 11. Nach einem kurzen Podcast-Tipp. Gehabt euch wohl und hütet euch vor dem Greuel. Hi, ich bin Oliver Rohrbeck. Wer meine Stimme gut kennt, wird ganz bestimmt auch die Hörspielserie Mia Insomnia mögen. Denn die ist was für alle, die mit Detektiv-Hörspielkassetten aufgewachsen sind. Ab jetzt gibt es die zweite Staffel in der ARD-Audiothek. Und ich spiele den Detektiv-Hörspielautor Hagen. Hört rein!